Erster Gott sagt, dass das östliche Tor des inneren Vorhofs an Werktagen geschlossen bleiben muss, aber am Sabbat und am Neumond wird es geöffnet. Zweiter, der Fürst soll von außen durch die Vorhalle eintreten und am Torpfosten stehen bleiben, während die Priester seine Opfer vorbereiten. Dritter, auch das einfache Volk soll an den Sabbaten und Neumonden am Eingang dieses Tores vor Gott anbeten. Vierter, am Sabbat muss der Fürst 6 fehlerfreie Lämmer und einen Widder als Brandopfer für Gott bereitstellen. Fünfter, zu jedem Widder gehört ein Getreideopfer und zu den Lämmern eine frei gewählte Menge, wobei immer Öl hinzugefügt wird. Sechster, am Tag des Neumonds soll er einen jungen Stier, 6 Lämmer und einen Widder opfern, die alle ohne Fehler sein müssen. Siebter, er soll auch hier Getreideopfer und Öl vorbereiten, damit die Gaben vollständig sind. Achter, wenn der Fürst den Tempel betritt oder verlässt, muss er immer denselben Weg durch die Vorhalle des Tores nehmen. Neunter, wenn das Volk zu den Festen kommt, sollen die Menschen durch ein Tor eintreten und durch das gegenüberliegende Tor wieder hinausgehen. Zehnter, der Fürst soll gemeinsam mit dem Volk eintreten und den Tempel auch zur gleichen Zeit wie sie wieder verlassen. Elfter, bei allen großen Festen gelten die gleichen Regeln für die Mengen an Getreide und Öl, die mit den Tieren geopfert werden. Zwölfter, wenn der Fürst freiwillig ein Opfer bringen möchte, wird das östliche Tor für ihn geöffnet, damit er seinen Dienst tun kann. 13. Jeden Morgen muss ein einjähriges, fehlerfreies Lamm als tägliches Brandopfer für Gott vorbereitet werden. 14. Zusätzlich zum Lamm soll jeden Morgen ein Getreideopfer mit Öl dargebracht werden, was eine dauerhafte Regel ist. 15. So sollen das Lamm, das Getreide und das Öl regelmäßig jeden Morgen als Opfer für Gott dienen. 16. Gott erklärt, dass ein Geschenk des Fürsten an seine Söhne dauerhaft in deren Besitz bleiben soll, weil es ihr Erbe ist. 17. Wenn der Fürst jedoch einem Diener Land schenkt, gehört es diesem nur bis zum Jahr der Freiheit, bevor es zum Fürsten zurückkehrt. 18. Der Fürst darf dem Volk kein Land wegnehmen, sondern er muss seinen Söhnen nur von seinem eigenen Besitz etwas geben. 19. Danach führte mich der Mann zu den heiligen Räumen der Priester, die sich an der Nordseite des inneren Tores befanden. 20. Er erklärte mir, dass die Priester dort die Opfer kochen und backen, damit sie das Volk im äußeren Vorhof nicht gefährden. 21. Dann führte er mich in den äußeren Vorhof, wo ich in jeder der 4 Ecken einen weiteren kleinen Hof sah. 22. Diese 4 kleinen Höfe in den Ecken waren alle gleich groß und hatten eine rechteckige Form. 23. In jedem dieser Höfe gab es Mauern, an denen unten Kochstellen für die Zubereitung der Speisen angebracht waren. 24. Er sagte zu mir, dass dies die Küchen sind, in denen die Tempeldiener die Opfergaben des Volkes kochen sollen.